Schönen guten Tag, hier sind die Kiezbiografien mit der Ausgabe 12. Heute bin ich in einem Buchladen in meiner Gegend, Buchzeiten. Annette Hahn leitet den Laden. Hallo Annette. Hallo. Ich hatte ja schon mal einen DVD-Verleih aus dem Viertel, aus dem Kiez porträtiert oder angefragt. Und ein Buchladen ist vielleicht so ähnlich, vielleicht aber auch ganz anders. Ich weiß, dass der Buchladen an dieser Stelle zumindest noch nicht so lange existiert. Ich bin der Meinung, es ist sogar weniger als ein Jahr. Richtig. Na, aber vielleicht kannst du ja einfach mal kurz dich und den Laden vorstellen und wie ihr hierher gekommen seid. Ja. Ja, ich bin Annette, bin 48 Jahre alt, geschieden, habe zwei große Söhne, erwachsene Söhne. Davon ist einer sehr aktiv hier im Laden mit tätig. Ich habe 25 Jahre als Pädagogin gearbeitet, habe dann gesagt, ich kann da nichts mehr zu lernen und wollte was ganz Neues machen, ganz neues Lernfeld mir eröffnen, weil irgendwann wird es auch langweilig für den Kopf. Und wollte mich schon immer selbstständig machen. Ich habe immer gesagt, wenn ich aus dem Angestelltenverhältnis rausgehe, dann möchte das bitte die Selbstständigkeit sein. Und ja, Interessen, Selbstständigkeit, Wünsche, erwachsene Kinder, Scheidung, alles zusammengenommen, hat dann diese große Veränderung gebracht. Und vor ein paar Jahren, also ich habe, weiß ich, vor 10 Jahren angefangen zu überlegen, was ich mache. Da sind viele Ideen entstanden, die man dann so Flausen entwickelt, wie ich mache eine Sauna auf, ich möchte einen Blumenladen. Also alles so sehr frauentypische Sachen zum Teil. Das hat was mit Selbstverwirklichung auch zu tun. Ja, genau. Also man guckt einfach, was möchte man, und hängen geblieben bin ich beim Buch. Das waren also einerseits affine Gründe, also wirklich, weil ich Bücher liebe, weil ich selbst viel gelesen habe. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, war aber mit einer der Hauptgründe, warum ich mich in die Richtung zumindest bewegt habe. Im Ergebnis war es einfach dann eine Liste, wenn man ausprobiert, was möchte man machen, geht man viele Sachen an, probiert bis zu einem bestimmten Punkt, lässt sie dann wieder los, weil man sie zur Seite legt und sagt, das ist es nicht. Und beim Thema Buchhandlung bin ich einfach bis zum Ende gegangen, weil ich also diesen Stopp nicht hatte zwischendurch. Mhm. Also es gab jetzt nichts, was mich abgeschreckt hätte. Als es dann konkreter wurde, also mal abgesehen davon, dass man für die anderen Sachen schon Existenzgründerseminare noch und nöcher besucht hat, um also einen Einblick in Selbstständigkeit zu bekommen. Genau, weil da ist ja auch irgendwo, naja, also das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist, Geld in die Hand nehmen zu müssen, was ich vielleicht nicht mehr habe. Das heißt, ich muss irgendwie sowieso schon halt irgendwo jemandem erzählen, richtig, wie das will ich machen, und dafür brauche ich Geld. Und ja, wenn es schief geht, dann hat man halt am Ende die Schulden. Richtig. So ungefähr. Und der Versuch war es vielleicht wert oder auch nicht. Aber es ist halt eine Verantwortung, sich selbst und den anderen gegenüber. So, das ist auch eine, also ist eine der schwierigsten Entscheidungen gewesen. Und als die Entscheidung gefällt werden musste, also ich hatte ja ein sehr gutes Angestelltenverhältnis, ich hatte einen Top-Gehalt, und dann zu sagen, okay, ich gehe auf eventuell null runter, mit einer Ehe, die gerade kriselte, mit Kindern, die gerade im Umbruch waren, auch für sich selber. Ja, es kam viel zusammen. Aber letztendlich kann man es nie allen recht machen. Und ich habe dann einfach gesagt, es wird schon irgendwie gehen. Also durchgerechnet hast du es. Es müsste eigentlich funktionieren. Was ich mir nicht vorstellen konnte, war damals mit 1200 Euro weniger zu leben, als wie bis dato ich es 25 Jahre lang gewohnt war. Oh, netto oder brutto? Netto. Echt? Ja. Das ist ein Unterschied. Und das sind so Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Aber es geht alles, es funktioniert. Und ja, und ich habe die Entscheidung getroffen und danach wusste ich, dass es funktioniert, sagen wir mal so rum. Okay. Also, ne? Also es war schon ein hohes Risiko bei mir auch, auf jeden Fall. Ja, die Entscheidung ist gefallen vor, oh Gott, wie lange ist es jetzt her? Ich habe 2009 meinen ersten Standort eröffnet, also ist noch gar nicht so lange her. Das ist, um gleich mal reinschieren, also es geht nicht darum, dass du expandierst, sondern du hast den Standort gewechselt. Also genau, ich habe gewechselt. Vor diesem Dreivierteljahr, wovon ich gerade gesprochen habe, hast du von A nach B, aber ist gar nicht so weit weg gewesen. Nee, genau, wir waren hier um der Ecke in der Naugarder Straße, ist am S-Bahnhof Greifswalder, so eine schräge Straße, die so nach oben führt, hier auf die Erich Weinert. Und es ist eine reine Wohnstraße gewesen. Zufall und Zeitdruck zum damaligen Zeitpunkt haben dazu geführt, dass ich dorthin gegangen bin. meiner Unternehmensberaterin, die man dann auch schon an der Seite hat, die sagte damals, tu es bitte nicht, es ist der falsche Standort. Weil keine Laufkundschaft. Oder? Genau, weil keine Laufkundschaft. Und mich haben die Räumlichkeiten sehr gereizt. Sie waren sehr groß und sehr großzügig gehalten und hatten einen vernünftigen Preis. Es war bezahlbar erstmal. Und allerdings wusste ich, dass ich dort auch das schlechteste Zählergebnis hatte, weil man setzt sich wirklich mit dem Hocker vor den Laden und zählt die Leute, die daran vorbeigehen. Habe ich hier übrigens auch gemacht. Echt? Also bevor man anmietet, genau. Ah, so und es war also schon das schlechteste Zählergebnis von 48 Standorten, die ich vorher erzählt hatte. Ja. Eigentlich wo, hätte ich hast du hier oben immer gesucht oder berlinweit? Oder? Na, berlinweit nicht, aber ich habe in Pankow hinten angefangen, im alten Ortsteil Pankow und bin runter bis nach Friedrichshain gegangen mit Standorten. Weil der Zungenschlag sagt mir auch halt irgendwie eigentlich eher im Osten sozialisiert. Ja, auf jeden Fall. Stadt, ne? Ich bin im Osten geboren und aufgewachsen. Weil, ja. Also klar, also wenn man ein Geschäft machen will, dann macht man den Laden da auf, wo die Leute sind unter Umständen. Aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es sowas wie Anfahrtswege oder die Leute, ich meine zum Beispiel, auch wenn die Laufkundschaft so gering war, nördlich des S-Bahn-Rings Prenzlauer Berg ist trotzdem noch Prenzlauer Berg. Das heißt, von der Zielgruppe her, was man so glaubt zumindest zu wissen, wäre es eigentlich ein dankbares Viertel, weil vermutlich da viele Leute sind, die auf jeden Fall noch lesen oder ein Interesse am Lesen haben. Im Vergleich jetzt zum Beispiel, jetzt Klischee-Schelle, ne, irgendwie Neukölln. Ja, irgendwie da läuft viel Film oder viel Audio oder sowas, aber es wird wahrscheinlich nicht unbedingt viele anzecken, halt irgendwie sich mit Buchstaben langfristig auseinandersetzen. Naja, gut, also ich glaube, da täuscht man sich auch ganz oft. Das wäre auch ein Klischee, ne? Ja, genau. Aber es ist schon richtig, dass ich jetzt nicht mit meiner ersten Buchhandlung in eine. Also es ist ja sowieso schon alles neu gewesen, durch die Umstände, dass ich eben halt in einen völlig neuen Berufszweig eingestiegen bin. Und dann noch, ich sage es jetzt mal auch in Anführungsstrichen, neue Menschenschläge um mich herum. Einen neuen Menschenschlag, der also vom Prinzip her jetzt aus West-Berlin kommt, hätte ich mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen können. Heute würde mir das nichts mehr ausmachen, aber wenn man anfängt, guckt man schon, dass man mit seinen Baukästen, die man besitzt, ne, sich das neue Haus baut und jetzt nicht noch neue, kompliziertes Material dazu nimmt. Genau. Ja, wir sind vor 3 Jahren, wie gesagt, dahin gegangen, knapp 4 Jahre sind es ja jetzt schon, sind wir in die Naugarder gezogen. Ich habe dort aufgemacht, mein Sohn ist mit eingestiegen, also als 400 Euro Kraft, genau. Ja. Der hat den ganzen technischen Kram und die ganze Werbung mitgemacht. Der ist sehr computeraffin und also dem macht es auch Spaß, so sagen wir mal so. Und der meinte, du kannst es gebrauchen für das, was du vorhast. Sagen wir mal so, ich habe gesagt, ich brauche dich. Okay, also so viel war schon klar. Also er hat nicht Sachen reingebracht, hier das und das und so und so, sondern du wusstest, wie du, und du brauchst irgendwie jemanden, der auch das löst. Genau. Er braucht einen 400-Euro-Job, ich brauchte jemanden, der mich unterstützt und insofern sind wir da, also dann auf der Ebene. Und wie, Blut ist dicker als Wasser, ich weiß nicht genau, kann auf der einen Seite gut sein, aber die eigene Erfahrung sagt halt irgendwie, wenn sich berufliche und private Dinge mischen, kann es auch nach hinten losgehen, weil manchmal diese Grenze nicht eindeutig zu ziehen ist. Haben uns viele Menschen schon gefragt. Also seine Kumpels fragen immer, wie kannst du denn mit deiner Mutter zusammenarbeiten? Das war ehrlich, also ich. Genau. Meine Freundinnen sagen immer, oh mein Gott, du lässt ja nie los. So, ne? Wo ich immer sage, also dadurch, dass ich vorher schon Menschen geführt habe, also ich hatte Leitungspositionen im Alten. Ich wollte gerade sagen, weil das Pädagogische, was ich kenne mit meiner Erzieherausbildung, ist jetzt nicht so dotiert, dass ich eine Differenz von 1200 Euro netto hätte befürchten müssen. Ja. Genau, und an der Stelle, dadurch, dass man das gewohnt ist, also zu gucken, mit wem hat man zu tun, welche Ebene nimmt man jetzt gerade ein. Also ist das nicht ganz so kompliziert. Und da wir uns auch sehr gut verstehen und das ja auch Ergebnis meiner Erziehung ist, so hoffe ich doch zum größten Teil. 50% sind aber auch Charakter. Ja, ist richtig. Nein, aber gut, also in dem Sinne, es klappt auf jeden Fall. Ja, es klappt und es macht auch sogar Spaß. Das ist natürlich jetzt interessant, weil also mit diesem Wissen jetzt, dass da ja auch eine andere Berufsbiografie davor liegt. Ich habe mich, also ein wichtiger Punkt, gerade so auch, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die halt einen Laden führen, wo ich selber gedacht habe, so, oh krass, heutzutage einen Buchladen aufzumachen, ne? Internet und große Ketten und alle machen zu und so, Mann, ist das entweder sehr viel Mut oder manche haben halt einen finanziellen Rückhalt, der ist unglaublich, aber auf jeden Fall so ein kleiner, unabhängiger Laden, da gehört schon was zu. Deswegen bin ich auch jetzt hier gelandet, weil ich dachte, das ist untypisch für unsere Zeit. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber war das zweite auch der nächste Gedankengang, dass ich dachte so, okay, wenn man sich so behaupten muss gegenüber den Ketten und ohnehin in kleineren Räumlichkeiten nicht alle Bücher, die gewünscht sind, vorrätig hat, können wir auch noch darauf zu sprechen kommen, halt irgendwie nach welchen Kriterien vielleicht sowas stattfindet, dann wird das auf jeden Fall etwas damit zu tun haben, zumindest vermute ich das, und etwas, was ich auch persönlich schätze, nämlich die Wertschätzung und Wahrnehmung der anderen. Also sprich, Menschenkenntnis oder aber auch die Fähigkeit, auf Menschen einzugehen, bekommt ja da noch eine höhere Qualität. Also ich hatte gerade noch zu Hause gesprochen, so, ja, ich mache jetzt ein Interview, und dann halt, wir stellten fest, dass wir drei gelernte Buchhändler im Bekanntenkreis haben, wovon aber eigentlich keiner darin arbeitet. Aber die eine, die das gelernt hat, die meinte, ich fühlte mich hinterher wie eine Buchverkäuferin, aber nicht wie eine Buch. Also die Leidenschaft zum Medium, so als Kommunikationswissenschaftler gesprochen, ist halt irgendwie so einer ganz nüchternen ökonomischen Bedingung gewichen. Und deswegen, naja, dann lieber nicht. Was ja was ganz anderes, also quasi Quereinstieg, nicht gelernt, mit einem gewissen Fable für das, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, das ist auch zwei Sichtweisen vielleicht. Das eine ist, dass man als Quereinsteiger unbelasteter, glaube ich, in den Buchhandel reingeht. Also man geht nicht mit diesen Visionen und mit diesen Klischees, oder man fühlt sich denen nicht so verpflichtet. Ne? Man fühlt sich auch nicht, wie sagt man denn, vielen Gewohnheiten, die der Buchhandel schon hat, auch Dogmen, die da sind, fühlt man sich nicht so verpflichtet. Also man kann sich da gut abgrenzen. Das geht, also du wirst nicht absorbiert und musst so funktionieren, wie die Struktur es dir quasi vorgibt, sondern du hast die Fähigkeit immer noch gehabt zu sagen, okay, das ist, da ziehe ich mit, das muss halt so sein, aber ich weiß genügend Identität. Also ich bin ja einerseits bereit zu lernen, gar keine Frage, aber wenn ich dann merke, das ist nicht meins, dann kann ich das auch gut zur Seite legen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe es ja mal so gelernt, so wird es im Buchhandel gemacht, erwünscht oder so. Ne? So. Und die andere Seite ist, dass natürlich mein sehr kommunikativer alter Beruf mir immer sehr viel Freude gemacht hat. Ich auch nicht aus Erschöpfung oder Burnout oder schlechtem Chef ausgestiegen bin, sondern ich bin ganz bewusst zu einer guten Zeit ausgestiegen. Ich hätte nur einfach nicht mehr lernen können dort. Und ich finde, dann sollte man sowas auch beenden, weil ich war jetzt auch nicht bereit, mit Anfang 40 zu sagen, also ich möchte nicht mehr lernen in meinem Leben. Und deshalb war der Buchhandel an der Stelle, dass es eben halt ein Handel ist, ganz viel mit Menschen zu tun hat. Und der Buchhandel mir die Möglichkeit gibt, auch noch andere Sachen zu machen, als Bücher zu verkaufen. Also ich muss schon für mich immer gucken, dass ich im Abstand oder sagen wir mal in längeren, mal in kürzeren Abständen für mich was einfach mache. Dazu gehören dann die Lesungen oder Kindersachen oder auf irgendwelche Märkte gehen oder bei Kiezfesten dabei sein oder. Ja, daraus sind auch Plakaten, das ist jetzt ein kleines Theaterstückchen. Genau. Also das sind immer so Sachen, die ich dann für mich mache, und die haben dann aber wirklich was rein mit den Menschen zu tun und mit Kommunikation, und das ist so meins. Und ich glaube, dass jeder Laden, egal, glaube ich, also das hat noch nicht mal was mit Buchhandlung zu tun, von den Menschen lebt, die dort arbeiten, und nur das macht es aus. Also ich merke immer ganz oft, dass Kunden wegen uns kommen, also weil mein Sohn da ist, manche kommen gerne zu meinem Sohn, die kommen dann nur zu meinem Sohn. Am Wochenende ist er oft da, ne? Ja, genau, der Wochenende und Dienstags ist er jetzt fast fest. Seit diesem Jahr immer da. Auch einen Tag in der Woche frei, um echte Wege zu machen. Genau. Und insofern sind es wirklich so, also zwei Gründe einfach, warum man A, den Schritt gegangen ist. Das Erste wusste ich vorher nicht, aber das Zweite war schon klar. Ne? Und ich habe am Anfang auch so meinen alten Job auch so ein bisschen so als Sicherheit mit rübergenommen. Ne? Also ich habe von Anfang an Kinderkurse gemacht. Ach so. Zum Beispiel. Also der Vertrag wurde zwar gekündigt, aber genau. Irgendwo war da noch eine Verbindlichkeit, wo man wusste. Für mich jetzt einfach. Ne? Also ich habe in der Buchhandlung habe ich die Kinderkurse gemacht, um vom Prinzip her so eine Sache, die ich kann, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich die gut mache, das so ein bisschen so als Rückgrat mitzunehmen. Kinderkurs im Sinne von Angebote, ja? Genau, also ich habe einen Lesekurs gemacht im alten Laden und einen Schreibkurs. Also ich habe mit Kindern Geschichten geschrieben, Theaterstücke geschrieben. Also kreatives Schreiben so ungefähr genau. Für Kinder. Und wurde das gut angenommen? Und ja. Kamen die aus den Häusern? Aus dem Kiez, genau. Aus dem Kiez. Genau. Waren Mädchen so 9 bis 11 Jahre. Ja, man sagte, die Affinität des Lesens ist mehr auf der weiblichen Seite. Ne? Ja. Ja, und der Grund war, wie gesagt, so ein Stück Sicherheit mitzunehmen, weil die eine oder andere Hürde natürlich am Anfang zu nehmen war, gar keine Frage. Ne? Weil man fängt an zu lernen und was ganz Neues, auch wenn man 10 Weiterbildungen vorher gemacht hat. Das hat aber nichts damit zu tun, die Praxis sieht dann trotzdem anders aus, wie überall, wo man lernt. Im Hintergrund lauert dann so eine gewisse Unsicherheit. Ne? Genau, und die nimmt man ein Stück mit. Ich habe sie darüber versucht zu kompensieren und konnte sie jetzt hier im neuen Laden aus Platzgründen, aber eben halt auch, weil ich auch ein bisschen stärker und sicherer geworden bin in dem Job auf jeden Fall, konnte ich die dann auch gut zur Seite packen und sagen, okay, das reicht jetzt erstmal, ich mache es jetzt anders, mache andere Sachen wieder, aber das jetzt so nicht mehr. Ne. Und was war jetzt genau der Punkt, also von dem einen Laden in den nächsten zu wechseln? Da fallen mir natürlich wahrscheinlich verschiedene Gründe ein, das zu tun. Also du hast es ja auch noch inhaltlich gekoppelt, indem du gesagt hast, okay, das quasi war mein erster Buchladen und jetzt mache ich es auch nochmal anders. Aber das ist ja vielleicht nicht genau der Grund gewesen, zu wechseln. Gar nicht. Der Grund ist einfach, der Laden wäre pleite gegangen. An dem Standort. Wegen der Laufkundschaft. Genau. Also ich habe auch ein gutes Dreivierteljahr Hartz IV sogar bezogen. Also ich habe dann auch alle Register ziehen müssen, weil ich es finanziell nicht mehr gestemmt gekriegt habe. Also Hartz IV für Selbstständige oder sowas. Ja. Also ganz normal Hartz IV. Also wenn du dann, also wenn dann nichts mehr geht. Oder machen die dann halt die Tür zu? Nee, du musst den Laden. Du musst den Laden auflassen. Du musst vom Prinzip her nachweisen, dass er sich noch selbst trägt. Gerade so, aber nicht mehr dicht trägt. Also nichts abwirft. Genau. Das ist natürlich gut, das ist die harte Tour. Aber zumindest hat es mich dann über diese Zeit gerettet, dass ich sagen konnte, okay, mein Mietvertrag läuft aus, bis dahin muss ich es irgendwie hinkriegen. Ja. Viel Unterstützung durch die Familie auch, muss ich dazu sagen, die auch finanziell immer wieder geholfen haben. Und bis dahin, dass ich dann, also jetzt, wo mein Mietvertrag ausgelaufen ist, zum Sommer, zum 1. Juli, lief der Mietvertrag aus. Genau, und dann bin ich auf neue Standortsuche gegangen und dann war der Zufall, dass der Laden hier kam. Ja. Also bevor ich in dieses Gebiet gezogen bin, war ich eher drüben an der Greifswalder. Naja, nicht, also mehrere Wohnungen vorher an der Greifswalder, klassisch Prenzlauer Berg, auch da Buchläden. Und andererseits mag ich es in kleineren Dimensionen. Ich mag das persönliche Moment in solchen Dingen auch sehr gerne und würde ich auch solche Interviews wahrscheinlich nicht machen. Aber dann gibt es auch noch gesellschaftspolitischen Slogan, Support Your Locals. Also auch da hatte ich halt einen Leib und Magen, oder wir hatten halt einen Leib und Magen Buchladen, wo man halt hingeeiert ist. Ist ja durch die Buchpreisbindung in Deutschland ja auch kein Thema, wo man hingeht. So. Richtig. Und ich habe mich gefreut, als ich hier lang gefahren mit der Straßenbahn oder halt zu Fuß lang gelaufen bin, dachte ich, ein Buchladen in meiner Nähe, sogar irgendwie so ein Brötchenwurfweite, irgendwie kann ich 5 Minuten hinlatschen und super, muss ich jetzt nicht immer überlegen, irgendwie, dass ich auf dem Rückweg irgendwo vorbeifahre und so weiter. Ja. Und dieser Support Your Locals Slogan bekam halt eine neue Aktualität. Und da kann ich natürlich nicht von mir auf andere schließen, irgendwie so, aber die Bindung, die entsteht, die vielleicht auch entstehen muss, wie gut hat das funktioniert? Also die Laufkundschaft in der Naugarder war es, war nicht da. Hier gibt es mehr Laufkundschaft, aber trotzdem sieht man in den Hauptstraßen immer noch Läden auf und zu machen. Halt irgendwie so gut, das sind jetzt, da war nie ein Buchladen dabei. Und als ich jetzt gefragt hatte, wegen des Interviews, war eine Kundin hier drin, die ich auch so als speziellen Fall wahrgenommen habe, weil die sehr viel über ihre Lebenswelt, über das, was sie liest, warum sie es liest, sie wollte sich über Bücher unterhalten. Also da ist viel von dieser Wahrnehmung und von diesem Bedürfnis, sich auszutauschen drin. Und wenn das gut klappt, dann hast du deine Aufgabe nicht nur als Buchverkäuferin, sondern in irgendeiner Weise auch, da ist wieder so ein soziales Moment drin. Also auch wenn es mir wichtig ist, und ich über so eine Möglichkeit dankbar bin, befürchte ich, dass sowas vielleicht nicht ausreicht. Oder aber es gibt noch mehr Spinner, da draußen, die halt sowas toll finden und mögen. Mhm. Und es ist zumindest im kleinen Rahmen stabil oder ein Faktor, warum es sich halten kann. Es sind, glaube ich, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind die Gründe, eine Buchhandlung als seine zu empfinden. Ja, das wahrscheinlich. Ja. So, und in der Naugarder Straße hieß es dann zum Schluss, als ich gegangen bin, was auch sehr schmeichelnd war, unsere Sozialstation ist weg. Okay, ne? Also hast du wirklich eine soziale Rolle im Ja, genau. Im also ich habe auch dort Kiezfeste mitgemacht. Wir hatten dort auch einen Verein der Gewerbetreibenden und Anwohner und haben da viel gemacht. Wir haben Straßenfest gemacht, wir haben Adventsmeilen gemacht, wir haben Kunstmeilen gemacht, wir haben Trödel in den Höfen gemacht. Also wir haben ganz viel gestemmt. Ich war da auch sehr aktiv, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, hat auch sehr viel Kraft gekostet, aber es war immer positiv für den Laden und für mich selber auch, weil wie gesagt, so eine Sachen machen mir natürlich dann auch Spaß, ne? Weil es nicht nur um Buchverkauf an sich geht. Hier muss man einfach gucken, was geht. Ich habe an ganz vielen Stellen, ist es schon auch so eine Rolle, also gerade so Eltern mit Kindern lieben den Laden sehr, weil sie kommen können, sie haben ja eine Spielecke, die Kinder fühlen sich gut aufgehoben. Ja, speziell auch nicht weniger. Genau. Und es sind so ganz viele kleine, die ersten Lesungen haben stattgefunden, die ersten Kinderveranstaltungen haben stattgefunden. Es muss wachsen hier, ne? Es musste dort ja auch wachsen. Ja. Da ist es, also in einer Wohnstraße ist es einfach noch mal kuscheliger, wie ich immer sage. Also man ist einfach auf engerem Raum zusammen, zumindest in dieser Straße. Es ist hier etwas anonymer, dadurch, dass es an der Hauptstraße ist. Aber andererseits ist das Café neben mir und der Lottoladen auf der anderen Seite neben mir, die sind genauso Kiezgrößen und das macht natürlich, also A spricht sich's rum, man redet über, miteinander und übereinander, man kriegt auch die Rückläufe von dort, die sind alle zufrieden, hast dich ja gut eingelebt und so, ne, so diese Geschichten und ich höre natürlich auch, ich gehe schon seit 100 Jahren in den Lottoladen, das ist meiner, ne, so, da holt man eben die Zeitung. Und ich denke, es ist eine Mischung von allem. Ne? Also sich aufgehoben fühlen und auch mal das Problemchen loszulassen, ein Fachgespräch zu führen, auch ganz schnell nur ein Buch völlig anonym bestellen zu dürfen, das auch per Telefon oder per E-Mail machen zu können, gut beraten zu werden, ein bisschen mehr als nur Verkäufer auf der anderen Seite zu erleben. Also da spielen ganz, ganz viele Sachen eine Rolle. Auch nochmal sehr unterschiedlich, wie alt und jung dann damit umgehen. Ne? Oma Plaschke möchte natürlich auch diese individuelle Zuwendung und die freut sich auch, wenn man das nächste Mal noch den Namen weiß. Deswegen sind die ersten Namen, die ich mir immer merke, von den ältesten Mitbürgern des Kiezes. Das ist einfach so. Es fällt mir sowieso sehr schwer, mir die Namen zu merken, weil ich es gewohnt war, sehr langlebig mit Menschen früher zu arbeiten. Und jetzt ist ja ein sehr kurzlebiges Merken immer sein muss. Ja. Ne? Also ich sehe jemanden zwei, dreimal. Nicht täglich, ne? Genau. Und bin dann immer ganz verzweifelt, wenn dann jemand an der Tür stand, der, weiß ich nicht, in den letzten 3 Wochen ganz viele Bücher bestellt hat. Und ich weiß dann immer noch nicht den Namen. Ne? Aber mittlerweile spreche ich es. Also ich kann es dann auch sagen, es tut mir leid, aber ich kriege es einfach immer noch nicht hin. Irgendwann, wenn es mir am peinlichsten war, habe ich den Namen dann Intus. Über die verrücktesten... negative Verstärkung, oder wie? Genau, ja, genau. Also ich weiß nicht, eine Familie heißt Witt, die habe ich mir dann über 2 schwarze Hunde gemerkt. Ne? 2 T's standen dann für 2 schwarze Hunde. Also so eine Sache versucht man dann zu installieren. Genau, ja, aber es sind ganz viele Gründe und es sind ganz viele Rollen, die man hat und die Menschen nehmen einen auch sehr unterschiedlich wahr. Mhm. Ne? Und die Kunst ist, glaube ich, jedem mit Achtung zu begegnen, egal wie er drauf ist, was er für eine Stimmung hat. Ob er groß, ob er klein, ob er dick, ob er dünn ist, ob er reich ist, ob er arm ist. Ich versuche immer, gleichmütig an dieser Stelle zu sein. So. Das ist ein guter Ansatz. Gleichmut ist, glaube ich, echt, sollte man öfter mal im Alltag. Richtig. Ist aber, also meistens fällt mir auf, dass ich keinen Gleichmut besitze, wenn ich mich wieder aufrege, innerlich. Also, dass ich gerade ja, also der Alltag ist ja nun mal so, dass man immer wieder auf Sachen stößt, die einem nicht so gefallen oder wo man sich das anders gewünscht hat oder wo man persönliche Grenzen sieht, ja, irgendwie, oder dass das sich mir nicht bieten. Mhm. oder aber die eigenen Werte und Maßstäbe halt über, gerade im Umgang mit Kindern, ja, über die Bedürfnisse der anderen drüber wegstellt. So. Ja. Was waren, also mich interessieren auch immer halt irgendwie so die Sachen, die, an denen sich halt die Leute, mit denen ich spreche, abarbeiten. Mhm. So, also wo sind, bist du auf Grenzen gestoßen, wo du gesagt hast, also du sagtest jetzt selber vorhin, also nee, manche Sachen, das waren aber ökonomische eher, mache ich nicht mit, das interessiert mich nicht. Aber auch gerade im Sinne einer Dienstleistungsmentalität, also als Verkäufer, kann ich mir vorstellen, dass Leute auch einen teilweise, gerade wenn sie selber schlecht drauf sind, unangemessen behandeln, zumindest also nicht so vis-à-vis wahrnehmen als gleichwertige Person, ich kaufe bei dir ein Buch, sondern halt irgendwie du sollst jetzt irgendwas geben und zwar schnell oder sowas. Ja? So, sind das solche Sachen, wo du auch teilweise an Grenzen gerätst oder liegen Grenzen dann eigentlich ganz woanders? Ganz woanders. Also das sind so Sachen, die mich, also natürlich erwischt man sich, dass man sich so in seiner Freundlichkeit, wenn jemand sehr schroff oder sehr unangemessen einem begegnet, dass man sich in seiner Freundlichkeit ein Stück automatisch zurücknimmt, weil einem das in dem Moment, also, was war denn das jetzt oder so, ne? Also dann werde ich nicht mehr das bezaubernde Lächeln drauf haben, weil ich freue mich eigentlich über jeden Kunden wirklich, der reinkommt. Also nicht, weil er Geld bringt, sondern weil einfach, genau, Kunde guckt rein, so. Und ich werde eben halt auch sehr gerne freundlich begrüßt in Läden. Also das ist für mich mit das Wichtigste und auch für mich das wichtigste Kauferlebnis, dass dort jemand ist, der mir freundlich guten Tag sagt. Also das ist so die erste Sache, wenn ich in den Laden komme, dann ist schon... Es ist aber nicht unbedingt Berlin-typisch, ne? Weil es sagt ja so, ja, was wollen Sie? Ja, aber es ist meins. Okay. So, ne? Und an der Stelle nehme ich mich dann natürlich, wenn mir jemand sehr schroff gegenübertritt, schon nehme ich mich ein Stück zurück. Mhm. Aber deswegen schreckt mich das nicht. Also das hat keine... Deswegen, nee, gar nicht. Nee. Also schlechte Laune bringt bei mir der Bürokram, die Steuer. Okay. So. Also die Sachen, die für mich eine wirkliche Anstrengung bedeuten, weil in meinem alten Job konnte ich meine Arbeit gut verteilen. Das ist auch eine Grenze, an die ich gestoßen bin, muss ich mal dazu sagen. Das ist alles selber... machen muss. Genau. Also wenn man jung ist, möchte man immer alles selber machen. Ich hatte das dann nach 20 Jahren, glaube ich, gut gelernt, die Arbeit auch zu verteilen und musste nicht mehr alles selbst machen, weil ich immer dachte, ich mache es am besten und habe delegieren können. Und hier konnte ich dann nicht mehr, weil es eben halt ein Einzelunternehmen ist. Und von einer Birne, Glühbirne angefangen bis zum Kopierpapier kaufen, Werbung machen, Veranstaltungen planen. Ist alles nicht so, also ist alles theoretische... du musst alles selbst machen. Tischkram. Ja. Und da und dann noch dieser viele Schreibkram, also geht ja auch um, also du musst ja auch Sachen verwalten, ne? Also deine Bestellsachen verwalten. Dann hast du einen Großkunden, den musst du gut und ordentlich bedienen, die Rechnungen müssen ordentlich geschrieben werden und. Ne? Also es ist viel und das musste ich vorher nicht machen, das habe ich immer abgegeben. Mhm. Also alles, was so mit Kontenverwaltung zu tun hatte, das hatten andere Kollegen bei mir. So. Und ich habe dann so Inhalte, Projekte gemacht. Ich hab, also ich war eher so der kreative Kopf. So. Ja, also kreativ, der war ich auch gern. Ja, genau. Ja. Und alles andere ist jetzt super Anstrengung und ich bin immer noch am Lernen. Und die Arbeitszeiten, die waren am Anfang auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe 25 Jahre Schicht gearbeitet. Aber trotzdem hatte immer Tage frei. 8 Stunden Tag. Genau, und jetzt Tage hast du, genau, also eigentlich ja 6 Tage die Woche und eigentlich gehst du um 7:30 aus dem Haus und bist um 8:30 zu Hause. Ja. Also das sind dann schon so 12-13 Stunden meistens, also mit Fahrweg und vorher und nachher Sachen erledigen zu müssen. Und die Zeiten stören mich nicht, mich stört nur der regelmäßige Rhythmus, den ich überhaupt nicht gewohnt war. Also ich habe immer schon viel gearbeitet. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil ich dachte, also gerade eine markante Eigenschaft von Selbstständigkeit, dachte ich, wäre halt das freie Disponieren von der Art und Weise, wie ich die Tätigkeiten, die zu tun sind, aber nicht, wenn du feste Öffnungszeiten hast. Ach so, das ist jetzt der Kern, ne? Also das genau. Heißt, du hast von bis auf und du hast 1 Stunde Mittagspause und alles, und was halt nicht kriegst du dann Arbeit noch Ware am aus? Kunden genau. ist, ja. ist auf die andere Zeit drumherum zu verteilen. Mhm, genau. Mhm. Und das ist schon, also war für mich gewöhnungsbedürftig und eine Anstrengung am Anfang, mit der man noch so zusätzlich zu tun hatte, ne? Weil du konntest nicht mal schnell irgendwo irgendwas erledigen, einen Arztbesuch machen oder, weißt du, also so ganz normale Sachen, die vorher sich einfach immer irgendwie hinsortiert haben, weil du kanntest deinen Dienstplan und deine Arbeitszeiten, wusstest, dass du in 3 Wochen am Donnerstag frei hast. Also ich lebe so in einem solchen Leben. Genau. Nicht schon immer, aber vielleicht auch nicht ewig, aber das ist genau das so, was ich auch persönlich mit der Mentalität eines Angestellten durchaus genieße. Mhm. Ja, also ich habe Planungssicherheit. Richtig. So. Und ich kann das sehr gut kalkulieren. Aber gut, steigt und fällt natürlich auch mit der Phase, wo man gerade im Leben drinsteckt. Mhm. Also wenn die Kinder tendenziell auf dem Weg sind, aus dem Haus rauszugehen, ja, und man selber auch das Gefühl hat, man möchte gerne noch was wissen, aber es ist eigentlich nicht abzusehen, noch etwas Neues in diesem Metier sich aneignen zu können, dann sind das gute Gründe, halt das auch dann halt anders zu machen, auch wenn da Sachen dabei sind, die vielleicht einen nerven auf mehr als... Und dass die so nerven, das weiß man vorher nicht so genau. Also man hat eine bestimmte Vorstellung davon, dass vieles anstrengend und sehr viel mehr Arbeit bedeutet, als wie man jetzt erahnt. Ja. Also man hat so eine Ahnung davon, aber wie es dann letztendlich im Alltag ist, mit allen Querelen, die man hat, dass es einem mal einen Tag nicht gut geht oder dass man mal Kopfschmerzen hat. Nee, das oder Schild halt wegen Krankheit geschlossen ist ja auch. Tag vorher gefeiert hat oder wie auch immer. Arbeitet man ohne mich. Und du musst ja um Ersatz quasi suchen. Musst du immer, genau. Oder das Schild hängt da und das kann auch nur eine gewisse Zeit hängen. Und ab irgendeinem Punkt laufen dir dann die Leute weg quasi oder der macht eh nicht mehr auf. Genau. Das ist ja auch mal ein heikler Grad. Also das ist auch so was ich eigentlich ganz spannend finde. Immer wenn diese Schilder da hängen, dann glaube ich einfach nicht mehr wegen Urlaub oder wegen Krankheit, sondern es sind auch immer dann gerade sehr, sehr intensive, spannende und gleichzeitig belastende Phasen wahrscheinlich, die oftmals im Hintergrund stattfinden, weil wenn der Laden dann halt leergeräumt wird und wieder zu vermieten ist, dann war es nicht zwingend eine Krankheit. Das ist richtig. Glaube ich, aber das ist auch etwas, was nicht ganz, also schämt man sich in solchen Momenten, wie zu sagen, hat nicht geklappt, wir mussten leider wieder schließen. Man könnte es ja auch nach außen offen kommunizieren. Also ich meine, es macht keinen Sinn, irgendwie so. Es ist einfacher zu schreiben, wegen Krankheit geschlossen, dann hat der Zettel da hängen. Aber also ich habe immer festgestellt, ich war in dem Frühjahr jetzt, wo der Laden fast pleite gegangen ist, war ich auch viel krank. Mhm. Das hatte aber was mit meiner psychischen Belastung zu tun. Also dieser Kampf, diesen Laden zu halten am alten Standort und das durchzustehen bis zum Ende dieser Mietzeit und mit allem, was dazugehört, also dass man noch und nöcher Geld reinpumpen musste. Ich habe mir die ganzen 3 Jahre damals nichts rausgenommen. Mhm. Und man von seinen Ersparnissen lebt, die logischerweise irgendwann aufgebraucht sind. Dann Hartz IV beantragt und. Also alles, was damit zu tun hatte, war schon so, dass es mich krank gemacht hat. Mhm. Es war nicht ein richtiges Burnout, sondern einfach diese permanente Anspannung durch diese Sorgen, ne? Und wenn du dann den Laden zumachen musst, ich glaube, wir hatten einen Tag zu, wo dann gar nichts ging, weil mein Sohn also außerhalb von Berlin war und ich keinen Ersatz gefunden habe, dass ich dann rangeschrieben habe, wegen Krankheit geschlossen und auch wegen persönlichen Sachen, die dann auch noch waren. Wir hatten noch Todesfälle in der Familie, in der Engen, die kamen noch dazu. Und da hast du dann so das Gefühl, da schneidet dir so jeder noch ein Stück Scheibchen von dir weg, wisst du so. Und dann macht man zu. Und dann ist es so. Und dann ist es einen Tag zu. Und dann kommen die Leute aber eigentlich in der Regel danach und fragen auch, was waren. Ja. Ne? Und dann sagst du natürlich auch nicht alles, aber du sagst, es war schon heftig, es musste jetzt einfach mal sein. Und jeder hat eigentlich Verständnis. Und wenn man danach weitermacht, ist es eigentlich auch nicht das Problem. Richtig ist so die Beobachtung, dass du sagst, also da steht dann dran, krank, dann ist der Laden leer und dann zieht der nächste Laden ein. Ne? Also ich glaube, also das ist noch ein Unterschied vielleicht, also ich habe vorhin gewitzelt, so Handyshop oder Backshop, irgendwie. Also es gibt diese komischen Franchise-Geschichten, wo halt Leute sich, ich sag mal, pseudo-selbstständig machen, weil die Idee ist ja nicht von ihnen, sondern sie suchen händeringend nach etwas, mit wo sie leben können. So, und das hast du jetzt ja nicht gemacht. Du hast jetzt kein Lume 2000 Laden aufgemacht, sondern du und auch nicht gesagt, wie ich mache hier, ich habe keine Ahnung, ob Thalia oder wie auch immer, als Kette auch als Franchise-Konzept aufgebaut ist. Nee. So. Aber hat da halt diese Überzeugungstäterschaft schon eine große Rolle gespielt, wahrscheinlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hat sich dein Verhältnis zum Buch, mit dem du angefangen hast, nochmal gewandelt, einfach weil du es professionell machst? Ganz doll. Also in fast jeglicher Hinsicht. Ich bin, also anders, du hast durch den Beruf wirklich die Möglichkeit, den Buchmarkt ja kennenzulernen. Und diese Möglichkeit hast du zwar als Kunde oder als Leser auch, aber du gehst sie ja nicht so detailliert an und mit, ich sage jetzt mal, mit so wachen Augen, weil du guckst einfach nicht so breit gefächert. Ne? Die wenigsten Leute sind, sage ich mal, im Lesen breit aufgestellt. Mhm. Das mag jeder in seiner Professur, die er sich zu seiner Professur macht, ob nun als Hobby oder wirklich als Beruf, hat man bestimmte Vorlieben, die verfolgt man, wird breiter, liest auch mehr, liest auch mal schräg und quer von dieser Seite aus. Aber eigentlich hat man immer so ein Hauptbereich. Genau so. Und was mich total fasziniert, und das war eigentlich auch mit so meine Hoffnung, ne, dass du so viel Input bekommst für dich und so viel nochmal für den Kopf auch, weil du eben halt ja ganz viele Sachen anliest. Also auch Sachen, die dich eigentlich gar nicht interessieren, liest du ja wenigstens an. Wenn du sie dann auch zu Ende lesen möchtest, tust du das natürlich auch, schaffst du aber meistens nicht. Ja. Aber ob vom Sachbuch, von Biografien, historischen Romanen, dem normalen Roman, alle möglichen Sparten, vom Kochbuch angefangen, ich kann jetzt hier runtergucken, ne? Ja. Esoterik, Geschenkbücher, schöne Bücher, gut gebundene Bücher von der Qualität her, all das steht dir offen. Und offener, als du dir das angucken kannst, wenn du nur Kunde bist. Ja, aber du hast doch nur 24 Stunden. Und das ist richtig. Du auch um Zeit. Und das ist richtig, aber du, ich will ja, also du machst ja immer, also ich bin so, dass wenn ich was mache, das immer so machen muss, dass es mich zufriedenstellt. So. Und das Erste, was war, war, okay, ich habe jetzt noch keine Ahnung von dem Buchmarkt. Ne? Also muss es erstmal darum gehen, mich zufriedenzustellen, wie möchte ich meine Buchhandlung haben damals. Ne? Und das fing an mit selbstgebauten Möbeln. Mein Mann, mein Ex-Mann ist Tischler. Der hat also sämtliche Möbel vorne, die im ersten, also im vorderen Raum, alle selbst gemacht nach meinen Vorstellungen, weil ich wollte keine typischen Buchhandelsmöbel haben. Also nicht unbedingt zwingend nur Ikea. Genau, ich wollte Buchtische, ich wollte dick sein, ich wollte auch hell sein, weil Bücher sind schon dunkel. Also ich hatte ganz viele Vorstellungen. Und ich muss immer den Laden so haben und die Räumlichkeiten, in denen ich arbeite, dass ich mich wirklich wohlfühle. Und das war immer so mein Anspruch an Buchhandlung. Von der Ausstattung her. Eine Sitzecke musste da sein, es muss hell und freundlich sein, der Kunde muss sich wohlfühlen. Ich habe Kerzen gerne, ich habe Blumen gerne. So, also das kommt dann alles so mit rein. Also es ist schon so, dass es vieles hier so aussieht, wie es bei mir zu Hause aussieht. So. Und dann kam der zweite große Punkt, was stelle ich denn jetzt in die Regale? Ne? Ja, das wäre jetzt genau die Frage, weil du hast nur begrenzt Platz. Genau. Du musst dir entscheiden. So, und du hast, also vorher habe ich entschieden, ich habe so und so viel Platz in dem Laden, ich kriege da so und so viel Regale rein und dann habe ich die Regale aufgeteilt. Ne? Und habe gesagt, okay, das wird Sachbuch, das wird das, das, das, das. Okay. Und dann habe ich zu Hause Bücher hingestellt, nebeneinander, und danach habe ich Bücher bestellt. Also ich wusste, genau, ich wusste, also so und so viele Bücher muss ich bestellen. So habe ich übrigens auch die Hochrechnung für meine Erstbestellung gemacht, die du ja für die Bank und für alles brauchst. Ja. Ne? Du musst ja sagen, wie viel Wareneinsatz du hast. Gibt es da Statistiken irgendwie? Also ich meine, klar, es verteilt sich alles irgendwie so, aber ich kann mir vorstellen, dass halt ein Sachbuch über, also das ist der Bereich Architektur, ja, im Sinne von Kunstgeschichte, im Sinne von Fachbuch, eigentlich weniger Platz benötigt als die Belletristik-Charts, weil nun mal die von mehr Leuten wahrgenommen und gelesen werden, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so ein Buch haben will, ist natürlich größer als vielleicht irgendwie Architektur, Jugendstil oder was auch immer halt. Ja? Genau, na, und diese Kirchen. Und diese Auswahl kannst du nur treffen. A, ich habe sehr intensiv die ersten Kataloge von den Verlagen gelesen. Also die ersten 2 Jahre bin ich wirklich diese, ich weiß nicht wie viel, also es sind 2 so eine Stapel, also ungefähr einen Meter vom Fußboden hoch, alle halbe Jahre, die kommen, die du durchgucken musst. Solltest. Zur Buchmesse wahrscheinlich dann. Und da geht es nicht darum, genau zu wissen, dass es alles das, was auf dem Markt ist, weil das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was auf dem Markt ist, sondern das sind die Neuheiten und B, dass du überhaupt einen Überblick bekommst, was gibt es. Mhm. So, und wenn ich mich für Kunstbücher interessiere, prinzipiell, die aber nicht in den Laden nehmen kann, weil die sich so schwer verkaufen lassen, schlage ich heute Morgen also meine neue kommenden Kataloge auf und stelle fest, oh, der Hirmer Verlag hat eine kleine neue Serie gemacht mit Kunstbüchern, die für 10 Euro da sind. Mhm. Ne? Und da ist Biografie des Menschen drin, des Künstlers. Ausgewählte Werke, es sind Briefe und Essays drin mit anderen Künstlern, also das, was jemanden interessieren könnte und der es für bezahlbares Geld mitnehmen kann, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Okay. Das ist nicht der Kunstliebhaber, richtig. Also sprich auch, hat die Bezahlbarkeit der Bücher jetzt durchaus ein Argument in der Auswahl. Auf jeden Fall. Und es ist ein Argument, das ich immer gesagt habe, jedes Buch bei mir ist persönlich ausgewählt, egal über welche Auswahlmethode, also ob vom Vertreter empfohlen, im Katalog entdeckt, selber gelesen, woanders in der Hand gehabt, im Internet recherchiert, Rezensionen gelesen, Kundenempfehlungen, da ist alles bei. Mhm. So. Aber trotzdem halt ist es von dir quasi entschieden. Abgesegnet. Genau, also das kommt in den Laden. Dann guckt man es sich an, manchmal schickt man es auch gleich wieder zurück, weil es war eine Fehlentscheidung, okay. Ne? Dann geht es zurück. Also die Option hast du halt auch. Die habe ich auch, aber die Belletristik ist zwar das also der Hauptbestandteil in der Buchhandlung mit dem Verkauf und mit dem Interesse der Kunden, aber es kommt immer, glaube ich, drauf an, was man sonst noch bietet. Und für mich ist immer der schönste Satz, Frau Hahn, Ihre Auswahl ist sehr individuell. Mhm. Bei Ihnen findet man immer, was man woanders noch nie gesehen hat. Ne? Und wenn ich was Besonderes brauche, dann komme ich zu Ihnen. Den einen Tag kam eine Kundin und sagte, ich schwärme jetzt so ein bisschen für mich, aber ich mag das eben halt auch. Also wenn eine 20 Jahre eingesessene Buchhandlung dann mit mir verglichen wird und ich dann besser abschneide, dann finde ich es einfach schön. Ich laufe immer auch Gefahr, irgendwie etwas in Schachteln, ne? So zu denken. Also Soziologie heißt ja immer irgendwo zu standardisieren und zusammenzufassen und in Gruppen zu setzen. Ja. Oder so eine Best Practice. Also das ist der Weg oder was halt. Irgendwie. Mhm. Aber gerade was du jetzt so erzählst, es ist kein blindes Dahintasten, sondern es ist ein ganz individueller Weg. Also den du gehen musst, weil du weißt um die Grenzen, die du hast. Also Platzgrenzen oder du weißt um die... Also du weißt, teure Bücher verkaufen sich nicht, ökonomische Grenzen, dies, das und so weiter. Aber trotzdem halt, es ist auch kein Trial and Error, sondern es ist eigentlich fast wie, also hat schon was Kreatives, finde ich. Also du total, malst dir deinen Laden. Richtig. Ja, und dann kannst du nur halt hoffen, dass viele Leute dieses Bild ansehnlich finden und sich das eine oder andere halt von diesem Bild mitnehmen können. Und dann kannst du dir vorstellen, dass mein Sonntags, also es gibt nichts Schöneres, als sonntags nach dem Frühstück den dritten Kaffee zu trinken und meine Buchkataloge zu nehmen. Das ist für mich Wellness. Das ist so, als wenn ich in die Sauna gehe oder in der Sonne liege. Überhaupt nicht. Also Bücher auswählen ist gar keine Pflicht. Also das ist diese Leidenschaft, weil die schon, das klingt jetzt so, als ob nicht nur dieses Bedürfnis des Wechsels in der Biografie, also Arbeitsbiografie, mit Risiken und Unsagbarkeiten behaftet war, sondern dass sich das, was dich vorher schon motiviert hat, das zu tun, zu entscheiden, auch noch verstärkt hat im positiven Sinne. Ja, also, auf jeden Fall. Weil das ist ja nicht zwingend. Nee, und weil du eben halt auch nicht nur durch die, also das, was ich vorhin meinte, dass ich halt so, also viel tiefer logischerweise in den Buchmarkt eingetaucht bin und mein Spektrum sich im Buchbereich also wirklich extrem vergrößert hat, sich meine Vorlieben total gewandelt haben. Tatsächlich, ja. Ich mich über jedes schöne Buch mittlerweile, also ich freue mich, also kann mich total erfreuen an Bücher, die eine ganz tolle, schöne Haptik haben, die schöne Seiten haben, die sich Seiden anfühlen, die eine tolle Bindung haben, ein tolles Cover, eine schöne Größe, also einfach schöne Bücher. Ne? Mhm. Das ist das eine, wohin so meine Vorlieben gegangen sind. Und das andere ist, dass ich merke, dass ich Bücher zur Seite lege und nicht auf meinem Ich möchte zu Ende gelesen werden Stapel landen, die völlig sich von dem unterscheiden, was ich früher gelesen habe. Also früher war es die Familiensaga, der historische Roman, auch ein guter Krimi war früher gar kein Thema für mich. Im Gegenteil, die hat alle meinen Ex-Mann dann mitnehmen dürfen. Die Bibliothek. Genau. Ich bin ein großer Fest zu Hause mit den ganzen Büchern. Und Jetzt ist es das Buch, das den besonderen Inhalt hat, das mal ein ganz neues Thema nimmt. Also ich finde es spannend, wenn ich dann anfange zu lesen und denke, boah, ist denn das jetzt hier? Ne? Aber ist das jetzt unabhängig davon, ob es ein Themenkomplex im Sinne des Sachbuches ist und ja. Belletristik einfach ein Genre, was dich eigentlich bisher nicht so interessiert hat wie Krimi oder sowas? Also bist du da auch überrascht, erstaunt oder hat sich tatsächlich auch innerhalb des... Also zum Beispiel Krimis kaum noch. Also das ist ein Muss, die anzulesen bei mir. Aber in den anderen Bereichen ist es so, wie du es beschreibst. Also wenn jetzt tatsächlich das Gespräch sich zeitlich dem Ende nähert, ja. Gibt es etwas von deiner Seite aus, was wir noch gar nicht angesprochen haben, irgendwie, was aber irgendwie schon doch du als relevant empfindest für das, was du jetzt hier tust? Ein Moment oder etwas Strukturelles? Nö, eigentlich nicht. Also ich denke so, was ich ganz interessant fand, das hat vor anderthalb Jahren, habe ich eine Studentin aus Magdeburg gehabt, die hat eine Bachelorarbeit geschrieben über den Buchmarkt. Und da hatte die junge Dame ein Interview mit mir gemacht, das sie wortwörtlich dann aufgeschrieben hat. Und, ja. Genau, und dieses Pamphlet habe ich also zu Hause, wenn ich das so lese und dann so meine Höhen und Tiefen in der Zeit, die ich mit der Buchhandlung erlebt habe und dann so meine Gedanken, die man so punktuell hat, die aber dann so intensiv sind, dass man sich auch im Nachgang noch erinnert, ne? Die dann da so heißen, so und jetzt erst recht, ne? So, oder weil der gesagt hat, du schaffst es nicht, jetzt machst du es, ne? So, oder du machst es noch besser als das, was du gerade gesehen hast, oder euphorische Momente wie Lob von außen, tolle entdeckte Bücher. Ja, ich weiß nicht, also alles, was dich vom Prinzip her motiviert und wenn du das selbst bist nochmal, ne, ja. Aus irgendwelchen Gründen, das ist so das, was mich dort so total beeindruckt hat im Nachgang. Ne? Was da geschrieben stand. Genau, was da geschrieben stand, was ich gesagt habe ja. Oder darüber auch erzählt habe. Das sind ja dann auch so die eigenen Empfindungen. Und es ist ja auch nochmal anders, ob man etwas liest oder etwas hört, weil man liest, man hört ja nicht beim Lesen die Stimme desjenigen. Ne? Und danach wusste ich eigentlich, dass ich gesagt habe, okay, also dann hältst du das Jahr jetzt auch noch durch, weil das ist ein Jahr her, und zwar im Sommer vor einem Jahr. Da ging es mir schon nicht so gut darüber mit dem Laden. Und da habe ich gedacht, nee, doch. Du hast jetzt da so viel reingesteckt, ne? Und das sind immer so Sachen, du kommst ja nicht dazu. Also du bist ja nicht derjenige, der also permanent erzählt, wie was gewesen ist. Ne? Das machst du immer nur zu so einer Situation, so wie wir jetzt hier sitzen oder wie es damals eben halt mit der Studentin war. Und daraus ist sogar eine Freundschaft geworden. Ihr Prof kauft immer noch bei mir ein, obwohl er in Magdeburg wohnt. Ne? Also wir haben wohl immer noch Kontakt. Bestellung nach Berlin. Genau. Und die sagte damals auch, sie hat immer gesagt, sie hatte sich Buchhandel ganz anders vorgestellt. Und so ist es mir auch gegangen. Also ich habe mir die Buchhandlung an sich, das Führen einer Buchhandlung, ganz am Anfang ganz anders vorgestellt. Und bin froh, dass es so viel anders nochmal ist. Naja, weil also ich hatte es mir einfacher vorgestellt, aber ich glaube, mit einfach hätte ich nicht so gut damit leben können. Also dann wäre es nicht so arbeitsintensiv und auch nicht so eine Herausforderung geworden, wisst ihr? Weil ich mag es immer, wenn man... Also ich habe früher um Jugendliche gekämpft. Also je schwieriger die waren, desto schöner war das für mich. Ne? So, weil ich sagte, das Kind halt gesehen und ich gesagt, so, und ich knackig. So, ne? Und das war immer, also das hat Spaß gemacht. Ne? Also sich mit denen zu reiben, Erfolge zu erzielen, vor allem für sie, weil es sollten ja nicht meine sein, es sollten ja ihre sein und dass sie das auch so empfinden. Und heute... mache ich es umgekehrt. Also heute versuche ich mich zum Erfolg zu bringen, also indem es mir gut geht. Und mir geht es immer gut, nicht wenn das Geld in der Kasse stimmt, weil auch das habe ich gelernt, beziehungsweise total positive Erfahrung gemacht, dass man mit so viel weniger trotzdem glücklich sein kann, dass das wirklich eine Erfahrung ist, die ich auch nicht mehr missen möchte. Ja. Also nochmal zurückgegangen, so meine Lebensweise vor 6 Jahren ist mit der heutigen überhaupt nicht vergleichbar. Und auch mit vielen Gewohnheiten habe ich gebrochen, die mir damals fürchterlich wichtig waren. Und es hat sehr geerdet, krass, diese Selbstständigkeit. Und das hat mir gut getan. Und ich glaube, jeder sollte Sachen, die eigentlich so, weißt du, so unmöglich sind und gar nicht machbar sind. Und so habe ich den Laden angefangen. Also ich habe damals zu meinem Mann gesagt, und ich mache es jetzt trotzdem. Ne? So, weil ich war der Hauptverdiener bei uns und habe dann fast gar nichts mehr gehabt. Ne? Und dann machst du es trotzdem. Und wenn du dann das Gefühl hast, du gehst baden, ist es natürlich umso bitterer. Ne? Also du, aber andererseits kämpfst du auch umso mehr. Also zumindest ich, keine Ahnung, ob es jeder macht. Aber das kann jeder ausprobieren und das sollte auch jeder ausprobieren. Also da geht es nicht darum, ich muss noch mal was gemacht haben in meinem Leben, sondern ich bin eigentlich froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass alles so viel einfacher und anders geht. Und das ist einfach, müsste ich nicht mehr missen. Also ich würde da nicht mehr zurück wollen, auch wenn man 2.500 auf der Hand hatte. Das waren die Kiez-Biografien. Ausgabe 12. Heute zu Besuch bei Annette Hahn. Im Buchladen Buchzeiten. Machen wir ein bisschen Werbung. An der Prenzlauer Allee. Richtig. Nördlich des S-Bahn-Rings. Vergisst Berlin Mitte. Und ich wünsche dir und all da draußen, die das vielleicht gehört haben sollten, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Weil wir haben Anfang 2013. Und das sage ich auch deswegen, weil das ja ein Zeitdokument ist. Also dann. Tschüss. Tschüss.